außerhalb ein Land lebte und er legt Eier. Dieser flauschig kleine Plattfuß geht Eier nie aus dem Weg. Er hat viel mehr als Grips und Mut. Er hat den Biberschwanz, den coolen Hut. Frauen haut es um.